Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 300, an Goethe. Ich wollte Ihnen über Ihren letzten Brief, der mir sehr vieles zu denken gegeben, manches schreiben, aber ein Geschäft, das mir diesen Abend unvermutet wegnimmt, hindert mich daran, also nur ein paar Worte für heute. Es wird mir aus allem, was Sie sagen, immer klarer, dass die Selbstständigkeit seiner Teile einen Hauptcharakter des epischen Gedichtes ausmacht, die bloße, aus dem Innersten herausgeholte Wahrheit ist der Zweck des epischen Dichters. Er schildert uns bloß das ruhige Dasein und Wirken der Dinge nach ihren Naturen. Sein Zweck liegt schon in jedem Punkt seiner Bewegung. Darum eilen wir nicht ungeduldig zu einem Ziele, sondern verweilen uns mit Liebe bei jedem Schritte. Er erhält uns die höchste Freiheit des Gemüts, und da er uns in einen so großen Vorteil setzt, so macht er dadurch sich selbst das Geschäft desto schwerer, denn wir machen nun alle Anforderungen an ihn, die in der Integrität und in der allseitigen vereinigten Tätigkeit unserer Kräfte gegründet sind. Ganz im Gegenteil raubt uns der tragische Dichter unsere Gemütsfreiheit, und indem er unsere Tätigkeit nach einer einzigen Seite richtet und konzentriert, so vereinfacht er sich sein Geschäft um vieles und setzt sich in Vorteil, indem er uns in Nachteil setzt. Ihre Idee von dem retardierenden Gange des epischen Gedichts leuchtet mir ganz ein, doch begreife ich noch nicht ganz, nach dem, was ich von ihrer neuen Epopöe weiß, wie jene Eigenschaft bei dieser fehlen soll. Ihre weiteren Resultate, besonders für das Drama, erwarte ich mit großer Begierde. Unterdessen werde ich dem Gesagten reiflicher nachdenken. Leben Sie recht wohl. Mein kleiner Patient hält sich noch immer recht brav, trotz des schlimmen Wetters. Meine Frau grüßt herzlich. Jena, den 21. April 1797, SCH.